aus den Gründen, heil zu meinem Tyrsis hin. Und sobald er ihn entfindet, sagt, dass ich ihm günstig bin. Sagt, was er mir mitgenommen, nennt die Freiheit und mein Herz. Sagt, er soll noch wiederkommen, denn man treibt damit nicht Scherz. Eilt und sagt dem lieben Hirten, dass ihn Doris nicht mehr neckt, nicht mehr zwischen jenen Mürden sich verräterisch ihm versteckt. Ich in jener Rinne Schmerzen meiner Liebe schnitt, dass ich alles nun empfinde, was für mich der Arme litt. Ach, an meinem jungen Leben zieret schon der Nebelgrau. Sagt, er soll mir wiedergeben, was er mir so grausam nahm. Soll mich länger nicht mehr kränken, denn ich könnt am nächsten Baum voll Verzweiflung mich erhängen.